B5 aktuell präsentiert. Den Europa-Report. Jeden Sonntag um 14.35 Uhr. B5 aktuell. Das Radio für die Infogesellschaft. Mit Henrik Jarczyk und folgenden Themen. Wunden von Vukova. Canossa-Gang des serbischen Präsidenten. Scheinehen in Irland. Goldene Karte für die Einwanderung. Staatsfeind Nummer 1. Schlussplädoyer im Hodorkowski-Prozess. Macht der Blogger, Oppositionsarbeit in Weißrussland sowie schließlich Giftschlamm in Ungarn, wie Profitgier eine ganze Region zerstörte. Es gibt ein paar Orte auf dem Gebiet des ehemaligen Jugoslawien, die bis heute wie ein Mähnedeckel wirken. Vukova ist so ein Ort. Auf kroatischem Territorium gelegen, von Serben einst beansprucht und dementsprechend dem Erdboden gleichgemacht, als die Kroaten ihr Vukova nicht aufgeben wollten. Und weil manch einem aus der Milosevic-Soldateska das immer noch nicht weit genug ging, wurden hunderte kroatische Zivilisten bestialisch hingerichtet. Wenn der heutige serbische Präsident also nach Vukova fährt und dort um Entschuldigung bittet, dann ist das mehr als nur eine Geste. Es ist ein äußerst wichtiger Schritt auf dem immer noch schwierigen Weg der Aussöhnung zwischen Serben und Kroaten. Achim Wendler über einen ganz besonderen Canossa-Gang. Bis November 1991 war Ovčara eine Schweinefarm, knapp 10 Kilometer südöstlich von Vukova. In einer einzigen Nacht wurde Ovčara dann ein Massengrab. Als Ort des Grauens ist es bis heute tief eingebrannt ins kollektive Gedächtnis der Kroaten. Das erste Massaker des Krieges fand hier statt. Die Opfer waren 260 Überlebende der Schlacht um Vukova. Sie hatten sich ins Krankenhaus der Stadt geflüchtet. Verletzte Soldaten, Krankenhauspersonal, Jugendliche. Von jugoslawischen Truppen wurden sie nach Ovčara verfrachtet, stundenlang gefoltert und niedergemetzelt. Jetzt, fast 20 Jahre danach, soll Ovčara ein Ort der Versöhnung werden. Der gastgebende kroatische Präsident Josipović. Ovčara ist ein Ort des Schmerzes. Ovčara ist ein Ort des Leidens von Menschen, die Opfer einer wahnsinnigen Politik geworden sind. Wir sind gekommen, um zu zeigen, dass eine andere Politik möglich ist. Eine Politik des Friedens. Wir sind gekommen, weil wir uns unserer Verantwortung für die Zukunft unserer Länder bewusst sind. Wobei die Kroaten weniger interessierte, was ihr Präsident sagte, als das, was der Gast aus Serbien sagte und tat. Boris Tadic bemüht sich seit seinem Amtsantritt 2004 um Versöhnung mit den ehemaligen Kriegsgegnern. Bei den kroatischen Opfern hat er sich vor 3 Jahren zum ersten Mal entschuldigt. Daran knüpft er in Ovčara an. Ich bin heute hier, um den Opfern meine Pietät zu erweisen. Und indem ich mich vor ihnen verneige, möchte ich nochmal Worte der Entschuldigung aussprechen. Wir Serben und Kroaten müssen eine neue historische Seite aufblättern, damit unsere Kinder nicht die Last aus den 90er Jahren zu tragen haben. Boris Tadic hat sich nicht nur verbal verneigt, er tat es körperlich, obwohl er selbst nicht in den Krieg verstrickt ist. Eine Geste, die kroatischen Opfer und ihre Angehörigen nicht akzeptierten. Sie wandten Tadic demonstrativ den Rücken zu. So wie dieser Mann, der 9 Monate in einem serbischen Lager war und durch Folter seitdem schwerbehindert ist. Solange Herr Tadic behauptet, es habe keine Lager für kroatische Kriegsgefangene gegeben, ist er hier nicht willkommen. Er soll endlich zugeben, dass es solche Lager gab. Dann kann er auch als Mensch kommen. Der Besuch streut weiteres Salz in die Wunde. Nur eine Entschuldigung reicht nicht aus für gutnachbarliche Beziehungen, sagt der Veteran Branko Borković, früher Kommandeur der kroatischen Verteidigungstruppen in Vukova. Auch auf serbischer Seite gibt es Widerstand gegen die Annäherung. Frage an einen Passanten in Belgrad. Glauben Sie, dass serbische Soldaten 1991 Zivilisten in Ovčara ermordet haben? Solche Sachen wie das Massaker sind natürlich möglich. Ja, sicherlich haben sie sich ereignet, aber ich weiß nicht, ob es sich wirklich so abgespielt hat, wie darüber gesprochen wird. Der Mann steht für eine Mehrheit der Serben. Eine Studie der Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa hat das 2009 zuletzt bestätigt. Nur jeder dritte Befragte stimmte unumwunden zu, ja, Serben haben das Massaker verübt. Und wo die Wahrheit keine Chance hat, hat Versöhnung erst recht keine. Wenn auch die Völker sich versöhnen sollen, dann müssen den Worten und Gesten der Regierungen Taten folgen. Dass seit dieser Woche endlich wieder eine Fähre Vukova mit dem serbischen Donauufer verbindet, ist ein Anfang. Spätestens beim Ausbruch der jüngsten Wirtschaftskrise mussten auch Letten erkennen, die Boomjahre des baltischen Tigers sind endgültig vorbei. Seither schlagen sich viele der 2,4 Millionen Letten mit mehreren Jobs durch oder suchen im Ausland ihr Glück. Unter den Arbeitssuchenden sind immer mehr junge Frauen, die skrupellosen Geschäfte machen, zum Beispiel in Irland, zum Opfer fallen. Ihr Angebot: Wer auf die grüne Insel fliegt, um dort zum Schein einen Pakistaner oder Inder zu heiraten, kann mehrere tausend Euro verdienen. Klingt verlockend, ist aber höchst kriminell. Matthias Kolb über die scheinbar goldene Karte für die Einwanderung in die EU. Anna hat sich für den Abend mit Freundinnen in einem Café in der Altstadt von Riga verabredet. Die 19-Jährige hat sich schick gemacht. Rosa T-Shirt, grauer Kapuzenpulli, die Fingernägel perfekt lackiert, die langen braunen Haare sorgfältig frisiert. Anna freut sich auf dieses Treffen, denn sie hat eine schreckliche Zeit hinter sich. Ihre Geschichte begann vor einem Jahr in der Kleinstadt Cesis. Ein Mädchen aus meiner Nachbarschaft namens Christina fragte mich, ob ich in den Herbstferien nach Irland fliegen wolle, um mit einem Pakistaner über eine Scheinehe zu reden. Christina sagte, dass sie selbst in Dublin gewesen sei, viele tolle Sachen gekauft habe und man die Heirat einfach absagen könne. Ich habe ihr vertraut. Kurze Zeit später schickte mir ein Pakistaner ein Ticket und Ende Oktober saß ich im Flugzeug nach Dublin. Am Flughafen wurde Anna von zwei Pakistanern abgeholt und zu ihrem künftigen Ehemann gebracht. Schnell erkannte sie, dass ihre Freundin Christina gelogen hatte, denn sie durfte keineswegs jeden Tag zum Shoppen gehen, sondern musste im Haus der Familie bleiben. Ihr potenzieller Ehemann kam direkt zur Sache. Er habe eine osteuropäische Frau bestellt, um in Irland bleiben zu können, denn mit seinem Studentenvisum dürfe er nur 20 Stunden pro Woche arbeiten. Um sich aus ihrer Lage zu befreien, gab Anna an, sie habe ihre Geburtsurkunde in Lettland vergessen. Doch der Schwindel flog auf. Ich habe immer wieder gesagt, dass ich nach Hause will. Der Pakistaner entgegnete, dass dies nicht möglich sei, denn er habe 1000 Euro für mich an einen Freund überwiesen. Er werde mich nur gehen lassen, wenn ich das Geld zurückzahle. Also habe ich Christina gebeten, die 1000 Euro zu überweisen. Sie meldete zurück: Das geht nicht. Ich habe das Geld ausgegeben. Während die Pakistaner weiter versuchten, sie zur Heirat zu überreden, suchte Anna über das Internet Kontakt zu anderen Letten in Dublin. Sie entdeckte die E-Mail-Adresse eines lettischen Journalisten und bat ihn um Hilfe. Er kontaktierte die irische Polizei und 6 Stunden später klingelten Beamte an der Tür des Hauses, in dem ich gefangen war. Ich erzählte den Polizisten alles und sie brachten mich auf die Wache. Nach einer Nacht im Hotel konnte ich dank der lettischen Botschaft wieder zurück nach Riga fliegen. Trotz aller Schrecken hatte Anna noch Glück im Unglück, meint Artus Weischler von der lettischen Staatspolizei, denn sie wurde nur psychisch unter Druck gesetzt. Der 39-Jährige leitet die 19-köpfige Sondereinheit zur Bekämpfung von Menschenhandel und beobachtet das Phänomen der Scheinehen seit mehreren Jahren. Nachdem die lettische Wirtschaft kollabiert und die Arbeitslosigkeit auf mehr als 20% gestiegen ist, sind immer mehr Frauen bereit, nach Irland zu gehen. Seit 2009 hören wir immer öfter, dass Frauen geschlagen und vergewaltigt werden, wenn sie nicht aufs Standesamt gehen. Die Opfer werden eingesperrt und bekommen kaum etwas zu essen. Die Verbrecher wissen, dass die irische Polizei nichts unternimmt. They can sleep and rape them. They understand that local police is nothing to do. Bisher wurden die lettischen Warnungen in Irland kaum beachtet, klagt Kriminalpolizist Weischler. Ähnliches berichtet die Journalistin Alexandra Jolkina, die seit 2007 über Scheinehen recherchiert. Die 25-Jährige hat Opfer interviewt und im Rahmen ihres Jurastudiums die rechtlichen Hintergründe untersucht. So ist der Tatbestand der Scheinehe in Irland bisher nicht definiert. Und auch das EU-Recht hat Lücken. Die Grundlage des Betrugs ist der Missbrauch der EU-Richtlinie über die Freizügigkeit für Arbeitnehmer. Sie gewährt dem Ehepartner eines EU-Bürgers aus einem Nicht-EU-Land ein 5-jähriges Aufenthaltsrecht, wenn beide in einem Drittstaat leben. Wenn ein Inder eine Irin heiratet, wird streng kontrolliert. Doch wer in Dublin eine Lettin heiratet, darf nach 5 Jahren die Staatsbürgerschaft beantragen. Es ist die goldene Karte für die Einwanderung. Die Organisatoren in Irland stammen meist aus Pakistan, Indien oder Bangladesch, während Komplizen in Lettland nach Interessentinnen suchen. Um die Mechanismen zu analysieren, recherchierte Jolkina verdeckt. Die Reporterin nutzte Dutzende Profile auf der Website fribe.com, dem lettischen Gegenstück zu Facebook, und schrieb in Großbuchstaben unter die falschen Porträtbilder: Suche Arbeit in Irland oder Großbritannien. Jolkina demonstriert ihre Vorgehensweise. Sie lockt sich unter dem Namen Asnate ein und zeigt das Bild eines jungen Inders mit kurzen Haaren und Sonnenbrille, der sie angeschrieben hatte. This is Vicky. This is Maya, as my potential husband. Das ist Vicky, mein potenzieller Ehemann. Wir haben ein wenig gemailt. Dann versprach er mir, dass er mir eine Arbeit beschaffen werde und ich auch umsonst bei ihm wohnen könne. Er schickte mir ein Ticket. Und erst, als ich nicht aus dem Flugzeug stieg, wurde er wütend. Jolkina wird im Dezember ein Buch über Scheinehen veröffentlichen und hofft, dass das Thema endlich auch auf EU-Ebene debattiert wird. Auf den ersten Blick wirkt Michail Hodorkowski ganz und gar nicht gefährlich. Auch auf den zweiten und dritten Blick ist es so. Und dennoch behandeln russische Machthaber Hodorkowski, als wäre er der Staatsfeind Nummer 1. Diesen Eindruck zumindest konnte man gewinnen beim jüngsten Strafprozess gegen den ehemaligen Ölmagnaten. Russische Regimekritiker vergleichen das Gerichtsverfahren mit jenen Schauprozessen, die einst Stalin durchführen ließ. Und das ist, weiß Gott, kein Kompliment für eine angeblich Richtung Demokratie strebende Nation. Esther Hartbrich über das Schlussplädoyer und Hodorkowskis vorläufig letzten Worte. Keiner erwarte wohl ernsthaft ein Schuldeingeständnis von ihm, sagte Michail Hodorkowski in seinem Schlusswort vor der Urteilsverkündung. Denn keiner würde ihm glauben, wenn er sage, er habe alles Öl gestohlen, das seine Firma Yukos gefördert habe. Aber an einen Freispruch glaube auch keiner. In einer leidenschaftlichen und ergreifenden Rede sprach Hodorkowski über sich und seine Mission. Ich bin überhaupt kein idealer Mensch, aber einer mit Ideen. Mir fällt es genauso schwer wie anderen, im Gefängnis zu sitzen, und ich möchte da nicht sterben. Aber wenn man das von mir verlangt, werde ich keine Minute schwanken. Mein Glaube ist mir mein Leben wert. Ich denke, ich habe das bewiesen. Hodorkowski nutzte seine Rede auch zur Abrechnung mit dem politischen System Russlands. Das Urteil über ihn und seinen Mitangeklagten Platon Lebedev werde darüber entscheiden, ob Russland ein faires Justizsystem bekomme und eine freie Gesellschaft oder ob es weiterhin korrupt und undurchsichtig bleibe. Es geht nicht nur um mich und Lebedev, auf jeden Fall nicht nur um uns. Es geht um Hoffnung für viele unserer Mitbürger. Hoffnung, dass das Gericht in Zukunft ihre Rechte schützt, wenn wieder irgendwelchen bürokratischen Beamten in den Kopf kommt, diese Rechte unverschämt und demonstrativ zu verletzen. Es gäbe Leute, die über dem Gesetz stünden, so Hodorkowski, und die ihn und seinen Ex-Geschäftspartner Lebedev hinter Gitter sehen wollten. Hodorkowski sagte, er hoffe, das Gericht könne dem psychologischen Druck widerstehen. Dem Richter wünschte er Mut bei der nicht einfachen Urteilsfindung. Als der frühere Yukos-Chef seine Rede beendet hatte, klatschten Zuschauer im Gericht Beifall. Die Urteilsverkündung soll am 15. Dezember beginnen. Die Staatsanwaltschaft sieht es als erwiesen an, dass die beiden Angeklagten Hodorkowski und sein früherer Geschäftspartner Lebedev mehr als 210 Millionen Tonnen Öl unterschlagen haben und fordert 14 Jahre Haft. Die Anwälte der beiden plädieren für Freispruch. Sie halten die Anklage für nicht haltbar. Vadim Klufgand, einer der Verteidiger Hodorkowskis, bei einer Pressekonferenz: Vor Gericht tauchten gefälschte Dokumente auf, die keine Fakten enthalten und nichts, was in einem Strafverfahren sein sollte. Ein Strafverfahren muss die Fakten der Tat untersuchen, die die Anklage als Verbrechen ansieht. Die Anwälte kritisierten, dass sie nicht alle Sitzungsprotokolle erhalten hätten. Juri Schmidt, der Hodorkowski schon im ersten Prozess vertrat, sagte, man lebe in einer Zeit, in der der Richter offenbar ein engeres Verhältnis zur Staatsanwaltschaft als zu den Verteidigern habe. Sein Kollege Klufgand meinte, die abschließenden Worte der Ankläger hätten bereits wie das Urteil geklungen. Hodorkowski und Lebedev sitzen zurzeit eine 8-jährige Haftstrafe wegen Steuerhinterziehung ab. Kritiker im In- und Ausland halten die beiden Prozesse für politisch motiviert und kritisieren die Nichteinhaltung rechtsstaatlicher Grundsätze im zweiten Prozess. So seien zum Beispiel wichtige Zeugen der Verteidigung nicht gehört worden. Auch Bundesaußenminister Westerwelle hatte bei seinem Treffen mit seinem russischen Amtskollegen Lavrov ernsthafte Besorgnis über das Verfahren geäußert. Alexander Lukaschenko mag es gar nicht, wenn man ihn kritisiert. Und wenn dies auch noch vor Publikum wie jüngst beim Besuch des deutschen und des polnischen Außenministers in Minsk geschieht, dann wird der letzte Diktator in Europa richtig sauer. Die Wahlen am 19. Dezember, sagt Lukaschenko, werden wie immer frei und unabhängig sein. Wer daran zweifle, sei selbst schuld. Ende der Durchsage. Die Opposition in Weißrussland fügt sich dem Diktat ihres verhassten Präsidenten und betrachtet das Internet als den einzigen Ort noch des Widerstands. gegen den selbst Lukaschenkos Apparat offenbar wenig auszurichten vermag. Aber kann das Internet in Weißrussland Massen bewegen? Die wichtigsten Blogger des Landes sind da eher skeptisch. Sebastian Kraft über die zerstrittene Opposition und die begrenzte Macht der weißrussischen Blogger. Marina Rackley sind die Sorgenfalten ins Gesicht geschrieben. Seit 3 Monaten existiert in Belarus ein neues Internetgesetz, das nur ein Ziel hat: unabhängige Journalisten zu kontrollieren und wenn nötig, möglichst geräuschlos aus dem Verkehr zu ziehen. Unabhängige Journalisten, das sind in Belarus meist Blogger. Blogger wie Marina, die im Internet über die Europäische Union berichtet, ohne dass ein staatlicher Zensor ihre Texte gegenliest. Das Gesetz wird gerne mit einem Damoklesschwert verglichen und es ist eigentlich nur die Frage, wann es auf uns runterfällt. Aber jetzt beobachten die Europäische Union und die OSZE unser Land sehr genau. Ich glaube nicht, dass das Schwert vor den Wahlen runterfällt. Blogger haben in Belarus gerade Schonzeit. Lukaschenko braucht den Westen, vor allem seitdem das Verhältnis zum großen russischen Bruder durch den Streit um Gaslieferungen zerrüttet ist. Und er weiß, dass ihn die Europäische Union in diesen Tagen kritisch beobachtet. Eigentlich machen unsere Aktivitäten im Internet keinen Unterschied. Man muss wissen, dass unser Präsident die Wahlen immer sehr genau voraussagt. Vor 4 Jahren sagte er, er werde 80% der Stimmen bekommen. Und siehe da, es waren um die 80%. Außerdem wünschte er sich, dass 30% der Abgeordneten weiblich sind. Und genau so ist es dann auch gekommen. Diesmal sagt er, ihm reichen so um die 75% der Stimmen. Viktor Maliszewski war einer der Ersten, die in Belarus einen Blog betrieben. Keiner kennt das Milieu besser als er. Und er weiß, Lukaschenko lässt die Blogger gewähren, weil sie keine Gefahr für ihn darstellen. Zumindest noch nicht. Nur 30% der Belarussen haben überhaupt einen Internetzugang, gehen oft nur alle paar Tage im Café online. Einen Anschluss in der eigenen Wohnung kann sich kaum jemand leisten, erklärt der Blogger. Minsk ist eben nur ein Teil von Belarus. Große Teile der Landbevölkerung haben überhaupt keine Möglichkeit, einen Internetzugang zu bekommen. Wenn man in Minsk von einem Web 2.0 spricht, dann muss man im Rest des Landes von einem Web 0.2 sprechen. Die seit Jahren zerstrittene Opposition ist weit davon entfernt, das Internet als Kommunikationsplattform gegen das Regime zu nutzen. Die Voraussetzungen dafür seien gar nicht so schlecht, sagen ein paar Blogger, denn viele Server stünden im Ausland und seien damit vom Regime nicht zu kontrollieren. Was jedoch weiterhin fehlt, sind Vernetzung und Strukturen, um bei den zu erwarteten Wahlfälschungen die Unzufriedenen zu mobilisieren. Doch nur die wenigsten der belarussischen Blogger glauben, mit ihren Internetaktivitäten politisch etwas bewirken zu können. Für aktive Opposition fehlt der Mut und die Masse. Viele Kritiker haben bereits aufgegeben, sind ins Ausland abgewandert. Da fällt es auch leichter, im Internet kein Blatt vor den Mund zu nehmen. Man kann sagen, das Regime ist über die Jahre viel feinfühliger geworden. Sie unterdrücken und kontrollieren jetzt weniger auffällig. Auch wenn ich von chinesischen Verhältnissen noch nicht sprechen will, viele Menschen sind unpolitisch geworden. Sie leben ihr Leben so, als ob es den politischen Bereich gar nicht gäbe. Unsere Blogs sind ein Tropfen auf den heißen Stein. Für das Regime ist es doch viel einfacher, mich zu ignorieren, als mich zu verfolgen. Zur politischen Attacke auf Lukaschenko ruft nur einer der nach Deutschland gekommenen Blogger auf, Sergej Chali. Früher hat er im Stab von Lukaschenko gearbeitet, jetzt ist er Blogger, neutraler Blogger und objektiver Beobachter, wie er sagt. Unter den Oppositionellen habe ich aufgrund meiner Vergangenheit einen schlechten Ruf. Sie hören nicht auf mich. Dabei sehe gerade ich sehr gut, wie ein Oppositioneller in Belarus Wahlen gewinnen könnte. Und es tut mir weh zu beobachten, wie die Kandidaten nichts daraus machen. Sergej ist wahrscheinlich der Einzige, der das so sieht, fällt ihm Viktor Maliszewski ins Wort. Sein Fazit: Die Präsidentschaftswahlen am 19. Dezember werden so laufen, wie Lukaschenko es will, mit oder ohne Internetzensur. Vor mittlerweile 4 Wochen überschwemmte eine giftige Schlammlawine aus dem Abfallbecken eines Aluminiumbetriebs mehrere Dörfer im Westen Ungarns. Wer für diese gigantische Umweltkatastrophe die Verantwortung übernehmen soll, ist bis heute nicht wirklich geklärt. Eine Katastrophe, bei der immerhin 9 Menschen starben und rund 150 zum Teil schwer verätzt wurden. Hunderte Häuser bleiben unbewohnbar und gut 4000 Hektar Felder sind für unabsehbare Zeit verseucht. Seitdem die Brühe getrocknet ist, wirbeln die giftigen Partikel im Feinstaub durch die Luft und werden von den Bewohnern eingeatmet. Andreas Meyer-Feist über eine zerstörte Region und deren desillusionierten Bewohner. Metallzäune werden beiseite geschoben. Wachleute machen Platz für Tobias Mindler vom Roten Kreuz Österreich. Einer der wenigen Fremden, die überhaupt noch nach Kolontar und Devica hineingelassen werden. Beide Orte sind Sperrgebiet, zugänglich nur für Einwohner und Helfer. Vor 4 Wochen brachte eine Giftschlammwelle aus einem geborstenen Industriebecken Tod und Zerstörung. Tobias Mindler hat Atemschutzmasken mitgebracht. Die werden dringend gebraucht, noch immer. Der Giftschlamm ist getrocknet. Aus dem Schlamm wurde giftiger Staub. Der setzt sich in alle Poren. Die Situation ist ein bisschen pervers. Also man riecht selbst durch die Atemschutzmaske durch, merkt man diese beißende Luft. Es gibt eben diese Leute, die wie in einem Katastrophenfilm mit Schutzanzügen herumrennen. Es gibt gleichzeitig Leute, die aus der Zivilbevölkerung, die völlig ungeschützt mit dem Fahrrad irgendwo spazieren fahren. Tobias Mindler beobachtet, wie weit die Aufräumarbeiten gediehen sind. Bagger tragen verseuchtes Erdreich ab. Die Zerstörung ist groß. Es gibt zahlreiche Häuser, die sicher nicht mehr bewohnbar sind. Die ganze Umgebung, also alle umliegenden Wiesenäcker, sind entsprechend von diesem ganzen Giftschlamm verseucht. Niki Fekete hatte hier mit ihrer Familie ein schönes Einfamilienhaus mit Garten und Spielgeräten. Das war einmal. Zurück kann sie nicht mehr. Ihr Haus, fast in Sichtweite des Schlammbeckens, war eines der ersten, das zerstört wurde. Das hier war unsere Heimat und wir wissen noch immer nicht, wie es weitergehen soll. Wir haben erst vor wenigen Monaten in eine neue Wärmedämmung investiert. Wir haben Kredite laufen für das Haus. Es gehörte praktisch der Bank. Am liebsten würde ich die Ruine der Bank zurückgeben. Ob sie auf ihren Schulden sitzen bleibt, ist völlig unklar. Die ungarische Regierung und die Unglücksfirma MOL AG streiten noch über Entschädigungssummen und Modalitäten. Schlimmer sind die dran, die nicht nur materielle Verluste beklagen. Manche, die Angehörige verloren haben, hat der Schock über die Verluste erst Wochen nach der Katastrophe eingeholt. Meine Schwiegermutter ist tot, meinen Schwiegervater haben sie aus dem Schlamm gezogen, auch tot. Wir haben sie jetzt wenigstens anständig begraben können. Wir wollen jetzt nur noch weg. Viele Einwohner befürchten, ist der Giftschlamm erstmal versickert, versickert vielleicht auch die Erinnerung an die Schwermetalle in Boden und Wasser. Eine unsichtbare Gefahr für das Ökosystem, warnt der Chemiker Tomasz Nemeth, der im Regierungsauftrag die Böden untersucht. In den Gärten der betroffenen Ortschaften, überhaupt auf allen Böden, dürfen nur noch Pflanzen angebaut werden, die nicht zum Verzehr geeignet sind. Die Landwirtschaft muss umgestellt werden, auf Bäume und Gräser, die Schwermetalle aus dem Boden saugen. Keine guten Aussichten für diejenigen, deren Häuser und Grundstücke zerstört wurden. Sie sollen umgesiedelt werden, in höhere Lagen, dort, wo nichts mehr passieren kann, falls noch einmal ein Giftschlammbecken auslaufen sollte. In Kolontar werden wir die neuen Häuser auf einem Hügel bauen mit mehr als 30 Einzelgrundstücken. Auch in Devica wird auf einem Berghang gebaut. Dort werden mehr als 300 Grundstücke für neue Häuser abgesteckt, erklärt der Architekt Laszlo Siegmund. Rotkreuzhelfer Tobias Mindler hat inzwischen seine Atemmasken dort abgeliefert, wo keiner mehr wohnen will. Die Aufräumarbeiten können gut geschützt weitergehen. Die Stimmung bessert sich. Es gibt aber doch viele Leute, die nicht mehr hinein wollen. Die Unglücksfirma MOL AG hat ihren Betrieb inzwischen wieder aufgenommen und produziert Aluminium. Neue Dämme sollen die Ortschaften vor einer weiteren Giftwelle schützen. Denn Giftschlamm wird es hier immer geben, solange die Firma produziert, die tausenden Menschen in der Region Arbeit gibt. Soweit diese Reportage von Andreas Meyer-Feist, so viel im Europa-Report heute.